wenigstens noch eine halbe Minute drauf. Mann, da fehlt doch echt was. Wir müssen jetzt unbedingt noch was machen. Das geht nicht. Irgendwie ungeprobt bringt das überhaupt nicht. Doch, wir können das. Muss das scheiße. Das Center wird durch dieses Stück garantiert gerettet. Das schaffen wir nicht mehr. Die halbe Minute muss voll gemacht werden. Ja, jetzt ist es vorbei.